Die Südkoreaner verschiedene Kreise und Schichten würdigen die unvergänglichen Verdienste des Genossen Kim Jong-il um die Wiedervereinigung des Vaterlandes. Der Medienmitarbeiter Kim Il-mu und der freie Beiträger Fang Man-ok sowie weitere Personen sagten, der Vorsitzende des Verteidigungskomitees Kim Jong-il habe sich ohne Rast und Ruhe für die Durchsetzung der Vorschläge des Präsidenten Kim Il-sung zur Landesvereinigung eingesetzt und dabei für die Annahme der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni und der Deklaration vom 4. Oktober gesorgt, die als praktisches Programm für die Durchsetzung der Erklärung gelte. Die Ära vom 15. Juni sei ein neues Zeitalter der selbstständigen Wiedervereinigung, dessen Hauptideal der Geist durch unsere Nation selbst sei. Alle Kreise und Schichten in Südkorea betonten, dank der Leitung von Kim Jong-il hätten die feierlichen Vereinigungsveranstaltungen wie das große Symposium über die Vereinigung der Nation, das Vereinigungstreffen der Arbeiter im Süden und Norden, das Vereinigungstreffen der Bauern im Süden und Norden und das große Festival für Vereinigung der Nation sowie die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen dem Süden und dem Norden aktiv stattgefunden. Kim Jong-il, der den großen Zusammenschluss der Nation für das wichtigste Unterpfand für Wiedervereinigung gehalten habe, habe auch die Menschen mit unwürdiger Vergangenheit auf den Weg zur Wiedervereinigung und Patriotismus geführt, die Menschen mit verschiedenen Ideen und politischen Ansichten in seine Obhut genommen und sie zum Kampf für die Wiedervereinigung des Landes aufgerüttelt.